Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Begleitheft zu Grabungen an Wölperburg, Straßensperrungen in Rehburg-Lockum und Uchte empfängt Steinke. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Gutachterausschuss Solingen-Verden hat die neuen Bodenrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht 2016 veröffentlicht. Der Geldumsatz im Landkreis Nienburg ist mit rund 147 Millionen Euro leicht rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Umsatz damit um etwa 6%. Im Vergleich der letzten 5 Jahre bewegt sich das Investitionsvolumen jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Seit 2011 fanden insgesamt 4 Grabungen am Wölperburghügel im Nienburger Ortsteil Erichshagen statt. Alle Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen sind nun schriftlich und bildlich in einem Begleitheft festgehalten worden. Dieses ist im Museum am Fresenhof erhältlich. Kommunalarchäologe Dr. Jens Berthold erläutert den Inhalt. Wir fassen alles zusammen, was wir im Augenblick zur Burg kennen. Das heißt, was hat man an Schriftquellen, was sind die Grafen von Wölpe, dann natürlich, was haben wir aus Luftbildern und aus geophysikalischen Untersuchungen herausbekommen zur Anlage und dann natürlich Grabungsergebnisse, wie ist der Hügel aufgebaut, was gibt es da für Holzkonstruktionen, Steinbauten und natürlich dann sehr schöne Bilder von den Funden, die dort gemacht wurden. Wegen umfangreicher Bauarbeiten gibt es bis einschließlich dem 1. April in Rehburg-Lockum Straßensperrungen. Das beeinflusst auch den Busverkehr. Die Linien 50 und 716 werden während dieser Zeit in beide Richtungen umgeleitet. Daher können die Haltestellen Abzweigung Rehburg zur Wassermühle, Hohrmannshausen, West, Uhrturm und Bahnhof nicht bedient werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Samstag werden 6 Spiele in der Fußball-Bezirksliga nachgeholt. In Uchte kommt es zum Kreisderby zwischen dem dortigen SC und dem SVBE Steimke. Der abstiegsgefährdete TuS Drakenburg spielt gegen Neunkirchen und Landesbergen muss zur SK Diepholz. Maglohe reist nach Bassum, Hoyer empfängt Twistringen. Anstoß der 6 Spiele ist Samstag um 16 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.